Genau, wir sind's wieder, Chip und Chap, mit dem fetten Gangster-Rap. Durch die blauen Cover. Digga, steh am Start, hau dich alle platt. Mach deine Mutter mit Gabel von hinten. Chip und Chap, mach dich tot, mach dein Bruder kalt. Ey, mein Kind, dabei ist dein Pitbull das Gesicht, wo er zu Platz ist, um meine Tickets zu kaufen, Kleiner. Und wenn er das etwa macht, dann zahl ich nix, weil er ist dick und das ist gut so, Toter. Ficken, Geld, Drogen, Nutten. Und dieses dicke Kind da hinten, guck das mal an, Alter. Ficken, Geld, Drogen, Nutten. Und dieses fette Kind da hinten, guck das mal an, Alter.